Zitat von Thomas A. Edison: Der Arzt der Zukunft wird keine Arzneien verschreiben, sondern das Interesse seiner Patienten an der Sorge für den ganzen Menschen, an der Ernährung, an den Ursachen und Verhütung von Krankheiten wecken. Zitat Ende. Was ich von der ägyptischen Mythologie und antiken Weltanschauungen lernte und in die holistische Zahnbetrachtung einfloss. Durch die Erforschung der Hieroglyphen ist überliefert, dass bereits zu Zeiten von Osiris und Isis an eine Sprache der Götter geglaubt wurde. Diese sollte als innere Wahrheit im Menschen selbst verankert sein und musste durch das Entzünden des sogenannten Götterfunken aktiviert werden. Zu dessen Aktivierung diente das aufmerksame Hören auf eine innere Stimme. Die Weisheit käme also aus dem Menschen selbst und Wissen entstünde durch Erkenntnis. Der blinde Glaube allerdings zerstöre die Weisheit. So überliefert es die ägyptische Mythologie. Weiterhin glaubten die alten Ägypter, dass Menschen als Teil des Kosmos mit diesem kommunizieren können. Über Sterne, in Klammern Astrologie, aber auch durch Naturphänomene wie Wind, Dürre oder Überflutungen würden Botschaften aus dem Universum übermittelt. Mich persönlich haben das Land und die Kultur sehr geprägt, da ich dort geboren und 7 Jahre aufgewachsen bin. Archäologische Fundstätten gehörten sozusagen, sagen, stopp.